habe ich natürlich meine Studiogäste, wie immer, erkennt sie ja. Geht ihr Zuschauer wie ein Schaden? Nein, Elf, und dir nicht. Gut, ich möchte Rammeljäger? Nein. Gänstergetümmel? Nein, El, du bist hier noch nicht dran. Oh nein, nicht du schon wieder. Doch, ich. Kurz nach halb kommt unser erstes Gewinnspiel für heute. Weiß jemand, was heute für ein Abend ist? Freitag, an dem sich dein Körper endgültig von den Achseln abspaltet? Ja! Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? Hier geht's ins Wochenende. Ah, dann grüße ich noch El Sochta, die Oberblondine Kelly 2000. Kelly, grüß dich. Hallo Kelly, grüß dich. Kelly, die Ferien sind bald vorbei. Freust du dich? Meine Klassenkameradinnen sind bloß Spastis. Und meine Lehrerin ist scheiße. Yay! Wenn's draußen regnet, wir sagen, was abgeht. Ungebetener Besuch, wir sind die Rettung. Krach mit den Liebsten? Egal, wir heitern euch auf. Pech im Leben und in der Liebe? Da helfen wir nach. Schalten Sie Ihr Radio auf. Nonstop Radio. Ganz neu Sunbeam, Arms of Heaven. Hört sich ganz gut an, wenn er anfängt. Hey, Nachtschwärmer! Ein absoluter Megaknaller. What is in love? What is in you? What is in Jesus? I cry for you. What is in love? What is in you? What is in the Klassische Gruppe Construction, What is in Love? 7 Mann hoch, Boy Group, eine ganz tolle Geografie. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby. Wow! Jetzt kommen erstmal die Termine von Charlie 2000. So, morgen Samstag, 7. September, zum einen Ergenzingen. Das ist im Württembergischen, also in der Nähe von Rottenburg, grob betrachtet, in der Festhalle. Und zum anderen in der Kaiserstuhlhalle in Ihringen. Das ist ganz in der Nähe von Breisach, also in der Nähe von Freiburg. Morgen Samstag. Dann ist die Sommertour beendet. Musikpoint nach Schwärmer. Ja, auch die Ferien jetzt dann vorbei. Freitag der 13. Heute in einer Woche. Meine Herren, das passt ja wieder. Zum einen Eixheim, das ist in der Nähe von Speichingen-Aldingen. Eixheim. Und in Bühl-Rottenburg. Nee, Rottenburg. Dann am Samstag den 14. Also morgen in einer Woche. Schuttertal. Und Schopfheim. Stadthalle Schopfheim. Und dann ab Donnerstag, 19., wenn ich es hier richtig lese, donnerstags ist der liebe Charlie in der Diskothek Spektrum in Bad Krozingen. Also nicht mehr Music Point. Eine Woche Pause und dann donnerstags Spektrum Bad Krozingen. On the road again! The Mobile Roadshow. Super drauf! It's party time! Darf's ein bisschen aufregender sein? Die wollen mehr Action! Die wollen, dass die Post abgeht! Die wollen die ganz große Show! Oho, ich glaube, ich krieg ne Gänsehaut! Check out the radio! Macht euch auf was gefasst! In the face all the time! Radio. Am Nachmittag! Am Sonntag. Radio Regenbogen. Die heiße Spur. Wo bist du? Ich hab ihn gesehen. Wen? Den Mann meines Lebens. Und wo ist er? Wenn ich das wüsste, ich bin ihm nur ganz kurz begegnet. Na dann schnell, Postkarte an Radio Regenbogen, Postfach in 68 026 Mannheim. Wo bist du? Oder Fax an 0621 33 75 111. Oder anrufen, immer sonntags. Wir helfen, Augenblicksbekanntschaften zu finden. Die heiße Spur. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Wo bist du? Mit freundlicher Unterstützung von Sperrmüll. Zwei sensationelle Filme. Jetzt auf Video. Action. Schlag auf Schlag. Bad Boys. Zwei coole Cops übernehmen einen mörderischen Auftrag. Hochexplosiv. Street Fighter. Jean-Claude Van Damme muss die Welt von einem diabolischen Diktator befreien. Knallhart. Jetzt auf Video zu kaufen. Bad Boys und Street Fighter. Yes, das Oberteufel. Schlimm, schaust du. Was, ey, Unterteufel? Aber das Höllenfeuer brennt dann total aus. So trinken Red Bull für teuflische Energie. Red Bull?

Ach, schon mal, vorm Gewinnspiel muss ich noch einen Song bringen hier. Nämlich einer der Aufsteiger der Woche, die neue Dune. Yeah. Yes. Willemans from home, die neue Dune. Unsere Telefonnummer 01388000, aber wem sage ich die? Aber die Faxnummer 0621-3375-266. So, El, wir haben jetzt unser Gewinnspiel. Mach Platz hier! Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, mach die Leitung frei. Wir suchen fünf Interpreten. In diesem Zusammenschnitt jetzt hier kommt. Let's go way back and play back. Oho, El! Konzentriert euch! Und jetzt alle auf Anfang! Position! Jetzt machen wir ein kleines Intro erstmal. Ein Spezial-Nachtschwimmer-Intro. Meine Damen und Herren, Sieger der Hitparade, 6.1.1994. Dabei ist klar, der junge Adler war Nummer 1. Die goldene Stimmgabel, 1900. Moment, halt einmal an. Halt bitte einmal, fahr mal zurück. Ich wusste, ich habe was vergessen. denke die ganze Zeit, warum sitzt Hans Hirschmann da vorne? Warum sitzt Professor Kreidel da vorne? Oh, Herr Alzheimer, da hatte Dieter doch glatt Professor Kreidel und Dr. Hirschmann vergessen, seine psychiatrischen Betreuer, die ihn ja daran erinnern sollten, dass er heute eigentlich gar keinen Ausgang hat aus der Klinik. Also, weg mit Heck, zurück in die Zelle, übernehme ich mal für ihn den Rest der Verleihung dieser goldenen Mistgabeln oder was wir da sonst noch so haben. Das war Onkel Hotte alias Oliver Kalkofe. Und jetzt geht's los. So true. Together we are one simple. mind is my desire. Cause you contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. Love. I'm so in love, girl. Love. I'm just in love, girl. Love. And this is true. Girl, you know it's true. Werde ich im Park verbringen. Alle meine Leute gehen dorthin, um zu grillen, Spaß zu haben und zu feiern, um einfach rumzuspinnen. Ich cruise dahin mit meinem schönen Cabrio. Setz die Sonnenbrille auf für mich wie ein Gigolo. Kaum hatte ich mein Auto abgestellt, wie bestellt, haben sich zwei schöne Frauen zu mir gesellt. Es geht mir gut und ich lasse es mir gut gehen. Diese Frauen verstehen und tun alles für mein Wohlergehen. Danach will ich mit meinen Freunden quatschen. Muss jedem erstmal hier die Patsche-Händchen klatschen. Klatschen, tun sie alle schon im Takt. Denn für sie ohne Akt schütt ich Reime aus Kompakt. So, jetzt geht es ab, ich halte euch auf Trab. Hebt die Arme in die Luft und schreibt Hip-Hop! Hip-Hop! As smooth as they move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. What's it like on the left? Jumbo, yeah. Sexy Eis, Schokolade oder Rum. Mit Früchten oder ohne, garniert mit einer braun gebrannten Mokkabohne und einem Klecks Karamelle. Schokoladen-Nougatbälle fliegen blitzschnelle aus der Kelle in die Zelle aus Keks und Marzipan. Ich sehe ihr dabei zu und bin völlig angetan, wie sie gewissenhaft mit viel Kraft die Sahne schüttet, indem sie wie verrückt an ihren Sahnetüten rüttelt. Und dann gibt sie zum Verzehr über ihre Kugeln ein paar Spritzer Likör. Immer mehr, mehr Leute kommen auf sie zu. Die Sonne brennt heiß und ich hätte gerne coole Kugel. Sexy Banane. Banane, hier ist unser Gewinnspiel. 22.47 Uhr am Freitagabend, hier ist Radio Regenbogen. Mit einer braungebrannten Mokkabohne. Bum, schlabalaba, bum, schlabalaba, bum. Bum, schlabalaba, bum, schlabalaba, bum. Bum, schlabalaba, bum, schlabalaba, bum. Bum, schlabalaba, bum, bum. In the bar, in the car, I wonder where you are, baby Paul, where you be? I wanna see, yeah, I'll let you know what you mean. You are everything in a coolie daydream. You to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh baby, oh baby. To you I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh baby, oh baby. You give me just a taste. Put you through hell. I'm sorry that I never really thought how you felt. Now I do and give thanks that you stuck with me to comfort me. Oh baby, baby, baby, it's such a G thing. In your G string, make the birds sing and swing like the sky was opening. No more tears, I'm here with the real. 50-50, so let's make a deal. You are everything and everything to me. You will remain. I will never, ever, ever let you feel that pain again. Everybody. Nachdem wir zwischenzeitlich sind wir komplett. Jetzt ist auch noch der Sohn von meinem Freund Edel eingetroffen. Hallo Bart, grüß dich. Irgendwie stinkt mir das langsam. Kelly, halte dich zurück. Oh, Bart, da bist du. Ich hab draußen keine Abluft von Gummifrauen mitgekriegt. Lass ihn in Ruhe. Das müsste jetzt reichen. Der große Augenblick ist gekommen, Leute. Wer ist der Gewinner? Das wird sich jetzt gleich ausstellen. Wer fünf in der dritten Mal ist. Something funky for the peep. Jetzt mal in die Leitung angucken. Jetzt habe ich als erstes mal die Antonia aus Bad Säckingen. Antonia, grüß dich. Hi. Antonia, hast du für uns fünf in der Breten? Ja. Also. Queen. Queen, das war das erste, ja genau. Fun Factory. Ja. Mr. President. Ja. Douglas Dietrich. Ja. Los Del Rio. Genau, Antonia. Ganz toll. Fun in the sun. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Grandios. Jetzt kommt der absolute Aufsteiger der Woche. Von Platz 6 auf Platz 2. You gotta absoluter Spitze. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Y'all ready for this? This is the remix. Jetzt haben wir gleich volle Stunde, da gibt es wieder aktuelle. Ellen, du hältst dich zurück und dann sage ich allen, was für einen Beruf du hast. Du tust ja so, als ob alle das wüssten. Das wissen sie schon längst, ja. Ja. Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. Teils aufgeheitert, teils durchziehende Bewölkung, aber nur vereinzelt Schauer. Die nächtlichen Tiefstwerte um 7 Grad, Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad im Schwarzwald, 19 Grad im Rheintal und die weiteren Aussichten. Am Sonntag und Montag heiter bis wolkig und nur stellenweise Schauer. Es wird recht kühl bleiben, deswegen kurze Hosen vergessen und Pullover einpacken. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Regenbogen 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Bundeskanzler Kohl hat auf Wahlkundgebungen seiner Partei Niedersachsen den Bonner Sparkurs verteidigt. Vor rund 3.500 CDU-Anhängern in Hannover sagte Kohl, die Rechnung könne nicht mehr so wie bisher aufgehen. Das Sozialsystem sei in seiner bisherigen Form nicht mehr finanzierbar. Die steuerliche Belastung sei zu groß und wirke sich arbeitsplatzhemmend aus, sagte Kohl. Am 15. September sind in Niedersachsen Kommunalwahlen. Im Tarifkonflikt im Einzelhandel haben sich Hoffnungen auf eine baldige Einigung in Nordrhein-Westfalen und Hessen vorerst zerschlagen. Neuer Streitpunkt sind die Zuschläge für das sogenannte Zu-Ende-Bedienen von 20 Uhr bis 20 Uhr 10. Im bundesweit größten Bezirk Nordrhein-Westfalen brachen Gewerkschaften und Arbeitgeber die Verhandlungen überraschend ohne neuen Termin ab. Die Tarifparteien gaben sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern. SPD und Grüne wollen nach der Bundestagswahl 1998 gemeinsam die Regierung stellen. SPD-Fraktionschef Scharping signalisierte als erster führender Sozialdemokrat bereits zur Mitte der Legislaturperiode den Willen seiner Partei, mit Bündnis 90 die Grünen die Regierung zu bilden. Auch die Fraktionssprecher der Bündnisgrünen Joschka Fischer und Kerstin Müller sagten, sie wollen Bundeskanzler Kohl in 2 Jahren mit einer rot-grünen Koalition ablösen. An einer Osterweiterung der NATO führt nach den Worten von US-Außenminister Christopher trotz des Widerstandes Russlands kein Weg vorbei. Die Erweiterung der NATO ist auf dem Weg und wird kommen, sagte der US-Außenminister auf einem Festakt in Stuttgart. Anlass für den Besuch Christophers in Stuttgart war der 50. Jahrestag der Rede von US-Außenminister Burns am 6. September 1946. Damals war die Wende in der US-Besatzungspolitik gegenüber dem besiegten Deutschland eingeleitet worden. Die Stadt Karlsruhe muss offenbar um den Sitz der deutschen Flugsicherung bangen. Nach Informationen der Badischen Neuesten Nachrichten will die deutsche Flugsicherung entweder den Standort München oder Karlsruhe auflösen. Eine Entscheidung soll noch vor Ende des Jahres fallen. Der Sport von heute. Trauer im Freiburger Dreisamstadion. Die Breisgauer verloren gegen Fortuna Düsseldorf 1:2. Der Sportclub muss sich jetzt warm anziehen. Die 1:2 Niederlage gegen Düsseldorf reißt ein tiefes Loch ins Freiburger Plansold. Dabei fing alles so gut an. Deschewer hatte zunächst einen Foulelfmeter versenkt. Dann aber spielten die Rheinländer gleich zweimal mit Freiburg. Hasch mich, ich bin der Frühling. Im Klartext, Mehlhorn und Zyron nutzten jeweils ein desolates Abwehrverhalten beim Sportclub aus. Da hieß es 1:2. Dem Gastgeber fiel dazu rein gar nichts mehr ein. Und so blieb es letztlich bei dieser hausgemachten Niederlagemarke selber schuld. Arne Bicker, Radio Regenbogen, Freiburg. In einer weiteren Erstligabegegnung besiegte Borussia Mönchengladbach den Hamburger SV 3:0. In der zweiten Fußball-Bundesliga musste der erste FC Kaiserslautern gegen den FSV Mainz 05 antreten. Am Spielende hieß es 1:1 unentschieden. 3 Spiele, 9 Punkte, so die Bilanz vor der Partie. 4 Spiele, 10 Punkte lautet die Abrechnung nun nach der Begegnung FCK gegen Mainz 05. Ein mäßiges Zweitligaspiel auf dem ausverkauften Betzenberg, eine schwache, weil ungeschickt agierende Pfälzer Mannschaft, die es nicht verstand, die starken Mainzer Gäste in die Schranken zu weisen. Die Tore 1:0 durch den FCK-Neuzugang Michael Schjönberg in der 70. Minute, 10 Minuten später der 1:1 Ausgleich und gleichzeitige Endstand durch Grebelhörster Matthias Metner, Radio Regenbogen Kaiserslautern. Im zweiten Spiel des Abends verlor Rot-Weiß Essen gegen den VfL Wolfsburg 0:1. Die Zeit 23 Uhr und 3,5 Minuten. Hier ist der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Uns liegen zurzeit keine Meldungen vor. Weiterhin gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hallo Nachtschwärmer. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Sie ist da, sie ist da. BBE, Emmanuel Top, Remix. We'll be right back.

Ich habe schon wieder hunderte von Faxen hier und viele Grüße und alles drum und dran. Unsere Faxnummer 0621 3375 266. Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, Jada. There's no business like Sau-Business. Sie, nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. Have you done what you can do? Have you won the feeling right? Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Party Time on the Road. Immer jedes Wochenende irgendwo anders. Jetzt dieses Wochenende, also morgen, ist dran. Zum einen die Sport- und Festhalle Ergensingen, das ist in württembergischen Nähe Rottenburg, würde ich mal sagen. Rottenburg-Kalf in dem Eck. Dann Ihringen. Das ist bei Breisach, Nähe Freiburg, in der Kaiserstuhlhalle. Einlass 20 Uhr, jeweils 10 Mark. Dann ist die Ferientour beendet im Music Point, weil die Ferien sind auch vorbei. Freitag der 13. Heute in einer Woche ist Freitag der 13. Nachtwärmer. Oh, da ziehe ich dich über den Tisch. So, da sind wir zum einen Eixheim. Eixheim, das ist Nähe zwischen Rottweil und Speichingen. Dann Bühl-Rottenburg, wir haben Festzelt. Und am Samstag, den 14. September, zum einen Schuttertal. Grob betrachtet Nähe Ettenheim. Ettenheim, La, würde ich sagen, Richtung Berge. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler gemacht. Dann in Schopfheim, in der Stadthalle Schopfheim. Zum ersten Mal. Das ist wiederum in der Nähe von Bad Säckingen. Oh, nachdem wir da zum ersten Mal in Schopfheim sind, machen wir eine riesengroße Verlosung. Und zwar gibt es 200 CDs zu gewinnen. Allein davon 10 Bravo, die neue Bravo, die rauskommt, die gestern rausgekommen sind. Nee, heute. 10 Stück davon allein. Und Schallplatten ohne Ende. Am Samstag, den 14. September. Müsst ihr euch mal vormerken. Dann geht die sogenannte Ferientour, ist ja keine Ferien mehr, aber trotzdem geht weiter. Und zwar ab Donnerstag 19. Das ist Liebe Charlie in der Diskothek Spektrum in Bad Krozingen. Am Nachmittag, Radio, am Sonntag, Radio Regenbogen. Die heiße Spur. Wo bist du? Ich hab ihn gesehen. Wen? Den Mann meines Lebens. Und wo ist er? Wenn ich das wüsste, ich bin ihm nur ganz kurz begegnet. Na dann schnell, Postkarte an Radio Regenbogen, Postfach in 68 026 Mannheim. Wo bist du? oder fax an 0621 33 75 111. Oder anrufen, immer sonntags. Wir helfen, Augenblicksbekanntschaften zu finden. Die heiße Spur. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Wo bist du? Mit freundlicher Unterstützung von Sperrmüll. Ich werde der erste Tenor sein, der in Europa fliegt. Aber Signore Massimo, Sie können die Rolle von fliegenden Holländer nicht singen. Warum? Oh, weil es in fliegenden Holländer keine fliegenden Holländer gibt. Ich will aber fliegen. Wer hat denn so eine dumme Oper geschrieben? Nur Richard Wagner, Signore Massimo. Dann soll dieser Wagner für mich einen fliegenden Holländer hineinschreiben. Aber das geht doch nicht. Der Wagner ist doch schon lange selbst abgeflogen. Signore, wie wär's? Trinken Sie einen Red Bull und flattern als Vogelhändler ein bisschen herum. Aha, buonissimo. Red Bull verleiht Flügel. Zwei sensationelle Filme, jetzt auf Video. Action, Schlag auf Schlag. Bad Boys. Zwei coole Cops übernehmen einen mörderischen Auftrag. Hochexplosiv. Street Fighter. Jean-Claude Van Damme muss die Welt von einem diabolischen Diktator befreien. Knallhart. Jetzt auf Video zu kaufen. Bad Boys und Street Fighter. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. So, jetzt machen wir eine Tanzrazzia im Haus. Eine Hasratzia, los geht's! Und leck, zwei, drei, vier, Hasmusik, haha! Leck, zwei, drei, vier, Hasmusik! Und leck, zwei, drei, vier, Hasmusik! Leck, zwei, drei, vier, Hasmusik! Ey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty! Hey! Jetzt kommt das Thema, wie bringe ich in 30-jährigen Oldie auf Vordermann? So. Well, everybody's gonna have a new story. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Glory, hallelujah. Everybody's gonna have a new story. Everybody's gonna be singing that story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Eltern musst du wieder eingreifen. Deine Tochter hat mal wieder... Oh, ihre Depressionen. Ich geb's auf. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Schlimmer als der Tag, an dem dir aufging, dass die große Bürste im Bad nicht für die Zähne ist? Na gut. Naja, der zweitschlimmste Tag meines Lebens. Ich wollte vorsprechen für eine total geile Filmrolle. Aber bevor ich überhaupt eine Chance hatte, haben sie so eine blöde Kuh besetzt. Aber jetzt bist du nicht mehr in der Schule, Elter. Musst du was tun. Also, Kelly, du musst in der Schule bleiben. Das ist wichtig für deine Zukunft. Na, sieh mich an. Also hätte ich keinen Schulabschluss, ja, dann wäre ich, vielleicht bin ich kein gutes Beispiel, aber... Ja, das würde ich auch sagen. Ist das ja hilfreich. Okay. 23 Uhr und 33 Minuten in wenigen Sekunden. Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Hohoi! Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Ja? Ja? Was? Wow! Achtung! Spiel. 0138 8000. Achtung, alles aufpassen, wir fangen an. 5 Interpreten. Yeah. Sommerspitzenglaser Insomnia. Nach schon mal die Karten. The Sound of Life. Im Mannheimer MS Connection. Die sind alle weg. Aber nächsten Freitag verlose ich wieder. Ja. Und die Veranstaltung ist ja am Mittwoch, den 2. Oktober. Die Karten haben übrigens einen Wert von, was steht denn hier? 40 Mark. Ja, was denn? Heute alias Oliver Kalkofe. Und nun, Kinder, gebt fein Acht. Ich hab den Sandmann umgebracht. Oliver geht in die Gastronomie. Der Italiener vergessen die Heimat nicht. Die Palmen und die Mädchen am Strande von Napoli. Zwei kleine Italiener, die sehen es ein. Was ist denn? Hör mal, diese neue Kellnerin ist lahmarschig, wie eine alte lahmarschig. Ich war vor 3 Minuten mit ihr in die Speisekammer und die blöde Ische ist jetzt immer noch nicht angezogen. Ah, Putana! Hallo, Herr Ober. Welche Tische? Was? Von welchen Tische kommst du, taube Nusse? Ich komme von Tisch 5, glaube ich. Aha, und gefällt dir nicht der Tische? Ja, der Tisch gefällt mir schon, doch. Und warum bleibt deine dicke Hintern da nicht an die schöne Tische 5 sitzen, hä? Ja, es ist so, ich habe in meiner Pizza Calzone, außer Paprika, Salami und Pilzen, dieses Kondom hier gefunden. Und? Ja, das finde ich nicht gut. Hör mal, Schlaumeier, ist eine große Küche hier, da flutscht dir schon mal was in die Teige. Ja, schon, aber... Hast du noch nie was von AIDS gehört, hä? Sicher, nur ich finde es... Safere Sex ist wichtig, auch für Schutz von eigenen Nudeln, ja, hä? Wie wäre es dann aber trotzdem mal mit vielleicht ein bisschen mehr Hygiene in Ihrer Küche? Wie wär's denn trotzdem mal mit ein bisschen ordentlich die Fresse polieren, du Arsche? Also, das ist ja unerhört. Ja. Da, die der Hinde, der Arsche. Hey, Chefe, diese Tortellini hier, sind die für Tisch 7? Ja, sie, für 7. Aber zieh dir endlich was an, du altes Suppenhune. Meine Scheiße, ist die dämlich. Sieh, das sei Dank. Da geht's dir zu, bei Sodom und Gomorra. Oliver Kalkofe, da musst du einschreiten. Nix im Kopf, du hast recht, Mann, die Show hier ist ganz hübsch schräg. Maul halten! Wie lange halten wir das noch aus? Das ist eine besonders schlechte Vorstellung. Ja, genau. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ihr könnt euch verstecken! Radio. Das gibt's nicht! Doch, das gibt's. Die ganz neue Ultrasonic! You Believe in Love, die ganz neue Ultrasonic. Neu hin, neu her. Die neue Sunbeam ist einfach spitze. Und, ah ja, die R&B, die neue R&B muss ich nachher. Muss ich nachher auch noch. Null Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen, Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen. Und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch und geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Dann fliegen die Fetzen. Jetzt kommt gleich unser Gewinnspiel nach Schirmer 0138 8000. Ein Zusammenschnitt, fünf Interpreten werden gesucht. Anwesende dürfen nicht mitmachen, das weißt du doch jetzt. Heute Nacht, angefacht von den Flammen der 10.000 Kerzen und verschiedenen Cheeseburgern, werde ich wieder siegreich sein. Nein, du machst nicht mit hier. Außerdem, wenn du mitmachen würdest, du verlierst doch immer. Wieso? Weil die beschissen haben, deswegen. Nein. Wir hatten Gastspieler, Jungs von 25, 30 Jahren. Ja, aber die waren keine... Die waren 10-mal durchgefallen, weil sie so blöd waren. Nein, die waren keine Schuhverkäufer. Achtung. Eins. Zündung. Gewinnspiel. Na dann, volle Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Unser Gewinnspiel. Shake it, Cali. Shake it, Cali. Shake it, Cali. Shake it, Cali. Shake it, Cali. Shake it, Cali. Shake it, Cali. Shake it, Cali. Weihnachtsmusik. Manchmal darf ich nebenbei einen Blick auf die Top 100 werfen. Da wollen wir mal gucken. Salva Mia von Faithless ist eingestiegen von 0 auf 15. Das war zu erwarten. Immer wenn ein Song erfolgreich ist, werden die Alten nachgeschmissen. Masterboy Platz 16, dann R&B Spring 13 auf 14 gefallen. Dann haben wir hier einen Neueinstieg in AS oder Nuts. Das ist so eine Hip-Hop-Nummer. Die ist von 24 auf 12 gestiegen. Fade to Grey, Mark O., 25 auf 11 gestiegen. Das halte ich im Kopf nicht aus. Garcia Vamonos, Platz 10 geblieben. Mysterious Girl, Platz 9. Dann Mission Impossible, von 7 auf 8 gefallen. Mr. President, von 8 auf 7. Insomnia, 5 auf 6. BBE, von 4 auf 5. No Mercy, 3 auf 4. Killing My Softly, von 1 auf 3. Und Wannabe, Spice Girls, von 6 auf 2. Und Kelly Family, ist wieder auf die 1. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen, ich weiß nur, nur, die kommen aus unserem Städtchen. Das hab ich gesehen, die haben dasselbe Kennzeichen. Und ich glaube, dass wir uns nicht nur in diesem Punkt gleichen. Soweit ich das gesehen hab, sind die beiden recht schnuckelig. Doch auch wir sind smarte Jungs, kein Stück pickelig. Haben die uns bemerkt, was meinst du, haben die uns gesehen? Na klar, normal so Jungs wie wir, die kann man nicht übersehen. Ey, fahr mal nicht so nah ran, wer weiß, was sie noch denken. Nachher glauben die, wir sind die Bullen, dann können wir uns das schenken. Ich würde die gerne kennenlernen, das wär echt korrekt. Doch wer weiß, vielleicht haben die das überhaupt noch nicht gecheckt. Wenn du mich fragst, die Mädels haben uns 100 pro gesehen. Die sind so drauf, wie wir, würde ich jede Wette eingehen. Wenn die wirklich cool sind, merken sie, wir sind nicht hier zu Kunden. Auch es ist entschieden, denn die sind ja noch vor uns. Das müsste jetzt reichen. Das sind nicht weit über mehr als 5 in der Briten. Immer Power, immer Action, immer haarscharf am Rande des Abgrunds entlang. Also ran an die Kiste. Erste Sahne, immer freitags. You can get it if you really want. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Der fantastische Freitag. Michael Jackson, Spezial für Nachtschwärmer bei Radio Regenbogen. Hi, this is Michael Jackson. Monday, March 26th, 1827. November 28th, I'm Zwischenzeitlich 0.49 Uhr in wenigen Sekunden und meine Leitungen glühen. Und ich grüße alle Nachtschwärmer noch, die sich zugeschaltet haben. Und ganz herzlich, die auch immer fleißig freitags dabei sind. Ich meine, du kannst dich ruhig auch mal bedanken. Sag mal, Dankeschön an die Leute, die immer uns freitags zuhören. Ha? Ja, das habe ich auch vor. Ja, sag, sonst kriegst du nämlich Ärger. Also bringt mir eure Alten, eure Fußkranken, eure verschrumpelten Massen, die im Bus nur den halben Preis bezahlen. Bringt sie mir alle her. Eure 70-Jährigen, eure 80-Jährigen, eure 90-Jährigen. Bringt sie mit ihren Stöcken, ihren Gehhilfen und Rollstühlen. Ich mache sie alle fertig. Ein undankbarer Mensch ist das. Jetzt wollen wir mal in die Leitung gucken. Ich habe da die Romy aus Drossingen, aus der Musikstadt Drossingen in Württemberg gestellt. Hallo Romy, grüß dich. Hallo. Wir haben so viele Hörer da drüben im Württembergischen, das ist ja wunderbar. So, fünf in der Brenn von dir. Michael Jackson. Richtig. TLC. Ja. Mark Morrison. Ja. People. Ja. Double Impact. Elle hat ja noch auch eine Version von Michael Jackson gebracht. Elle! Sollen wir mal reinhören? Aber normal kann von dem nichts Rechtes kommen. Wir probieren es mal. Das Spezial, Schuhverkäufer, Jackson Remix. Hi, Mr. Jackson, ich bin Dr. Müller. Meine Diagnose ist wie immer ein Knüller. Ja, es ist wahr, wenn ich Sie so sehe. Sie haben drei Seiten, doch das ist okay. Es geht nicht um Mann oder Frau oder Kind, sondern darum, dass von diesen dreien keiner spinnt. Mein Vorschlag, ich operiere Sie im Sommer und hinterher sind Sie die echte Madonna. Diesen Vorschlag finde ich gut, dann weiß ich, was ich bin, ganz genau. Aus Michael, der Madonna, aus schwarzer Mann, Gott weiß, er aus Michael wird Madonna, aus schwarzer Mann wird weiße Frau. Hohoi! Oberhalb der Wahnsinnsgrenze. Tripode! Das klingt, als wäre der Feueralarm losgegangen. Ho! Oh. Bis Ihnen der Nachthemdkragenplatz. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome! Ins Wochenende mit allerbester Laune. Und jetzt hier ist er. New RMB. RMB. I like these calm little moments before the storm. Body, a red and golden ocean spreads. The licking flames are shining. Love are right ahead. Volle Stunde gleich, aktuelles, dann bin ich gleich wieder da. Ill, was gibt's? Okay, Schatz, jetzt tu deine Pflicht. Och, Peck, wir hatten doch erst letzte Woche Sex. Ich bin doch ganz zugeknallt. Der Abfall, Al, der längere der beiden Jobs. Komm, bleib dabei, ja? Setz einen Helm und eine Gesichtsmaske auf, dann können wir drüber reden. Soweit. Sie ist da. Die Sendung, die keiner hören will. das schlechteste Ausfälle. Flops. Peinlichkeit. Entschuldigung. Das schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das schlechteste. Echt. Ätzend. Volle Energie auf den CD-Protonenlaser. Feuer frei! Emanuel Top im Hintergrund, aber jetzt muss ich langsam mit den Grüßen anfangen, sonst komme ich nicht mehr rum. Saskia Nock und Carina Wörner aus Eberswalde, die haben das unter der Woche geschickt, das ist immer so am besten. Da kommt es in mein Fach und dann bringe ich es freitags. Oder Faxen. Wir grüßen Marco Jürgen, den KSC, den FCB und alle KSC und FCB-Fans mit dem Lied Football's Coming Home. Das muss ich gucken, ob ich es dabei habe. Auch L wird gegrüßt. Okay. Dann der Turi aus der Schweiz. In diesem Fax grüße ich meine Freunde Andi, Faye, Martin Häberlin, Sascha Blattner, Freundin Sunny Lichti. Die LRG Bitter oder Bittenfeld. Aus der Nähe von Weiblingen sind die. Die grüßen Renate, Alex, Willi, Christian. Den Besuch in Karlsbad, sind die auf Besuch? Sascha aus Mainz-Ebersheim. Wir haben 5 Tage Kerbe wahrscheinlich. Dazu muss er hier aufnehmen. Wunderbar. Turi Droschel aus Boniswil. Zurzeit bin ich bei meiner Frau Katja Droschel-Fehlmann in den letzten Flitterwochentagen. Na, na, na, na, na. El, da hat jemand geheiratet. Ah, Oh, Nachtschwimmer, mein Freund L ist ein Gegner. Ein totaler Gegner des Harans. Ich konnte ihn noch nie überzeugen. Dann wird gegrüßt Sascha Blattner aus Hallwil und Ivana Wannar. Blondine wird in der Schule von der Lehrerin gefragt. Wie nennt man es, wenn eine Frau viele Männer hat? Polygamie, richtig. Und wenn eine Frau zwei Männer hat? Bigamie, auch richtig. Und wie nennt man es, wenn eine Frau nur einen Mann hat? Monotonie. Damen und Herren. Grüezi miteinander. Besser, besser. Radio. Absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. iRed Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Yo, kick a little something funky for the people. You are being taken under our power to your destination. Fatigue, Mark O. Gerade pausenlos auf Viva gepowert, ha? Huh? mal grüße die Jungs, die gerade hier zu Besuch waren aus Frankfurt, aus dem Gang. Grüßt euch. Ich habe sie noch durch die Scheiben gesehen. Wer Besuch machen will, muss anmelden. Unbedingt nach Schwerbach. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young one, a stranger to my eyes. Strumming my pain with his fingers, singing my love with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Softly Spezial. Hallo, ihr Lollipops da draußen im weiten Radioland. Grüß euch. Lollipop, a lollipop,

Gewinnspiel 0138-8000. Ruf mich an, wenn ihr 5 zusammen habt. Aber es wird nicht einfach. Ja, mit Robert Meister hat es damals begonnen nach Schwermann. Dann kamen viele Nachahmer. Und es läuft immer noch. hope one day to call your mind. Love is here and just for you. Never forget the words that I told you. I am ready and ready to go. Girl, I just wanna let you know. Fight like that, I hope through life. Just so I can find the light. Don't stop, won't stop to search my dream. I want you on my team. Strong, and you got it going on. We can build together a place called home. Taking a walk out in the rain. Life is love and pain. Life is love and pain. Ist telefonisch alles klar, Nachtschwimmer? Ist alles klar per Telefon, Nachtschwimmer? Immer wieder probieren, 01388000. Life is love and pain. Life is love and pain. Jetzt kommt der letzte Song und dann möchte ich es wissen. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Got to stick together to keep our world a lovely place. So we're trying harder to make it better every day. We don't have another world. It's our favorite planet. Take my word, you can't be sure. It's the life we live is beautiful. We're living in harmony. We are one big family. Let's go get what we had before. In a world of freedom. Das ist Charlie in Aktion. Wer zum Teufel ist Charlie? Jeden Freitagabend nur bei Das zur besten Sendezeit. Unglaublich. mal, leider sind ein paar rausgefallen, Nachtschwimmer. Die Leitung ist wieder total belegt. 1.54 Uhr zwischenzeitlich. Mama mia, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Ich habe jetzt dran die Marianna aus Freiburg. Marianna! Ja. Bist du eine Nachtschwärmerin? Kurz vor zwei noch auf sein und so, ha? Ja. Toll! Jetzt noch 500 Briten. Okay, BBE. Richtig. Robert Miles. Captain Hollywood. Ja. Ice MC und Magic Affair. Yeah! Du bist die Siegerin. Du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Alle anderen, die mitgemacht haben, schönen Dank. Legt auf. Hier geht's in die Endrunde bei Charlie. Hier ist Welle Wahnsinn. Jetzt rollen wir mal das Bild noch richtig ab mit einem Mann an Top, aber das ist nicht original von ihm. Aber hört's mal an. Nicht schlecht. Kelly, hol mal deine Mutti. Hol mal die Peggy, ja? Kelly, bitte. Also soll ich dir wohl einen Gefallen tun? Ja, hol mal deine Mutti. Hol mal deine Mutti her. Aha. Ja. Kelly, so. Peggy, ich habe eine Frage an dich. Ella hat gesagt, wenn Geburtstag ist, geht nie was bei euch. Es gibt keine Geschenke. Ja, gibt's überhaupt was zum Geburtstag? Ja? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes was Jahr denn? Schenkt. Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Danke. Das war's dann mit eurem Charlie 2000. Christoph ist nach mir dran und da gibt's wieder großen Kuss. Da könnt ihr grüßen, Nachtschwärmer. Und der liebe Charlie wird sich jetzt verabschieden. Das Ganze wurde präsentiert von... Präsentiert von... Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Das Wetter von hier und heute, teils aufgeheitert, teils durchziehende Bewölkung, aber nur vereinzelt Schauer möglich. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen um 7 Grad, die Höchstwerte um 14 Grad im Schwarzwald, 19 Grad im Rheintal. Und die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag heiter bis wolkig und nur stellenweise Schauer. Ebenfalls recht kühl. Jetzt gleich, was in der Welt passiert und hier interessiert. Radio Regenbogen, Nachrichten. Mit Max Lehrer. Bundeskanzler Kohl wird heute den russischen Präsidenten Jelzin treffen. Bei dem Gespräch in Jelzins Residenz Rus soll es vor allem um die von Russland abgelehnte NATO-Osterweiterung und die Irak-Krise gehen. An dem etwa 4,5-stündigen Gespräch sollen keine Berater teilnehmen, teilte der Kreml mit. Der russische Parlamentspräsident Selesnyov hat Jelzin gestern aufgefordert, seine Vollmachten Regierungschef Tschernomyrdin zu übertragen. Als Grund nannte der russische KP-Chef Jelzins bevorstehende Herzoperation. Im Tarifkonflikt des Einzelhandels von Nordrhein-Westfalen und Hessen haben sich Hoffnungen auf eine baldige Einigung zerschlagen. In Nordrhein-Westfalen brachen Gewerkschaften und Arbeitgeber die Gespräche überraschend nach einer Stunde ab. Neuer Streitpunkt sind die Zuschläge für das sogenannte Zu-Ende-Bedienen von 20 bis 20.10 Uhr. Die Gewerkschaften warfen den Arbeitgebern vor, bereits gemachte Zusagen zurückgezogen zu haben. HBV und DAG wollen für Arbeit nach 20 Uhr Zuschläge von 55%. SPD und Grüne wollen mit Entschlossenheit auf einen Machtwechsel nach der Bundestagswahl 1998 hinarbeiten. Das sagt der SPD-Fraktionschef Rudolf Scharping als erster führender Sozialdemokrat. Er signalisierte den Willen seiner Partei, mit Bündnis 90 die Grünen die Bundesregierung zu bilden. Auch die Fraktionssprecher der Bündnisgrünen Joschka Fischer und Kerstin Müller bekräftigten das Ziel, 1998 Bundeskanzler Kohl mit einer rot-grünen Koalition abzulösen. Steffi Graf war nach Angaben des früheren steuerlichen Beraters der Familie Joachim Eckardt über die Höhe ihres Einkommens und die Geldanlagen im Ausland informiert. Das sagte Eckardt am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Mannheim. Dort muss er sich mit Peter Graf wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verantworten. Der Vater der Tennisspielerin und Eckardt sollen fast 20 Millionen Mark Steuern hinterzogen haben. Eckardt räumte ein, seit 1992 die Steuertricks im Hause Graf gekannt zu haben. An einer Osterweiterung der NATO führt nach den Worten von US-Außenminister Christopher trotz des Widerstandes Russlands kein Weg vorbei. Die Erweiterung der NATO ist auf dem Weg und wird kommen, sagte der US-Außenminister auf einem Festakt in Stuttgart. Anlass für den Besuch Christophers in Stuttgart war der 50. Jahrestag der Rede von US-Außenminister Burns am 6. September 1946. Damals war die Wende in der US-Besatzungspolitik gegenüber dem besiegten Deutschland eingeleitet worden. In Baden-Württemberg soll das Lehrstellenangebot im öffentlichen Dienst ausgeweitet werden. Finanzminister Gerhard Mayer-Vorfelder erklärte, trotz angespannter Haushaltslage sei es das Ziel, 5% mehr Ausbildungsplätze als 1995 einzurichten. Mayer-Vorfelder rief auch die private Wirtschaft im Südwesten auf, weitere Lehrstellen zu schaffen. Der SC Freiburg hatte am Abend Fortuna Düsseldorf zu Gast. Die Breisgauer verloren im ausverkauften Dreisamstadion 1:2. In einer weiteren Erstligabegegnung besiegte Borussia Mönchengladbach den Hamburger SV 3:0. In der zweiten Fußball-Bundesliga musste der erste FC Kaiserslautern gegen den FSV Mainz 05 antreten. Am Spielende hieß es 1:1 unentschieden. Rot-Weiß Essen verlor gegen den VfL Wolfsburg 0:1. Drei Minuten nach 2 Uhr.